Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 30. Am 8. September des Jahres 1812 schien ganz Moskau eine einzige Brandstätte zu sein. Pjerr Bjesuchow erkannte, als man ihn nach seiner Festnahme auf die Hauptwache brachte, die ehemals vertrauten Stadtviertel kaum wieder. Man sah nirgends mehr Feuer, aber allenthalben stiegen Rauchsäulen in die klare Luft. Überall sah man Öfen und Schornsteine als einzige Überreste abgebrannter Häuser. Hier und da erhob sich eine Kirche, die vom Brand verschont geblieben war, aber vorherrschend waren doch die Verwüstungen des Feuers. Und wenn man Russen erblickte, so waren das nur vereinzelte, abgerissene und scheue Gestalten, die sich versteckten, sobald sie Franzosen bemerkten. Sämtliche Russen, die mit Pierre auf der Hauptwache festgehalten wurden, gehörten den niederen Ständen an. Und da sie in Pierre einen vornehmen Herrn erkannten, hatten sie eine gewisse Scheu vor ihm, umso mehr, als er Französisch sprach. Pierre bemerkte mit Schmerz, dass sie sich über ihn lustig machten. Am dritten Tag wurden die Gefangenen dann endlich zum Verhör gerufen, wegen Brandstiftung, wie man ihnen vorher sagte. Ein französischer General mit weißem Schnauzbart führte im Beisein zweier Offiziere die Untersuchung. Sie sind wegen Brandstiftung angeklagt. Sie haben alle Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Bekennen Sie sich schuldig, an vorsätzlichen Brandstiftungen beteiligt gewesen zu sein? Nein. Wer Ihrer Meinung nach ist denn für die Inbrandsetzung Moskaus verantwortlich? Sie geben doch zu, dass das Feuer von russischer Hand gelegt worden ist, in der Absicht, Sabotage an der Versorgung der französischen Armee zu verüben. Ich weiß es nicht, ich kümmere mich nicht um Politik. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass jedes Leugnen Ihrer Lage nur verschlimmert. Sie sind auf frischer Tat getroffen worden. Wo haben Sie sich in den letzten Tagen aufgehalten? In der Wohnung eines verstorbenen Freundes an den Patriarchenteichen. Warum sind Sie in Moskau geblieben? Ich hatte keine Veranlassung, Moskau zu verlassen. Da fast alle Ihrer Landsleute geflüchtet sind, hatten Sie wohl besondere Veranlassung, in Moskau zu bleiben? Was taten Sie, als die Patrouille Sie verhaftete? Ich habe ein kleines Kind aus einem brennenden Haus geholt und es seiner Mutter wiedergegeben. Und dabei haben Sie einen französischen Soldaten tätlich angegriffen. Ich habe die Ehre einer Frau gegen einen Marodeur verteidigt. Es ist die Pflicht eines jeden Mannes, einer Frau beizuziehen. Das gehört nicht hierher. Antworten Sie gefälligst nur darauf, wonach man Sie fragt. Was haben Sie überhaupt bei jenem brennenden Haus zu suchen gehabt? Ich bin unterwegs gewesen. Ich wollte sehen, was in Moskau geschieht. Ich habe Sie nicht gefragt, warum Sie unterwegs gewesen sind, sondern was Sie an der Brandstelle zu suchen hatten. Wer sind Sie? Ihre Ausdrucksweise verrät, Sie gehören den gebildeten Schichten an. Warum haben Sie diese bäuerliche Kleidung angezogen? Wen wollten Sie damit täuschen? Noch einmal, wer sind Sie? Ich kann Ihnen auf diese Frage keine Antwort geben. Das ist schlimm für Sie. Sehr, sehr schlimm. Sie sind also kein einfacher Brandstifter, sondern jemand, der Grund hat, seinen Namen vor uns zu verbergen. Exzellenzbefehl? Diesen Mann sofort zu Marschall Davout. Im Protokoll Ihrer ersten Vernehmung werden Sie bezeichnet als der Mann, der seinen Namen nicht nennen will. Wer sind Sie? Ich sehe nicht ein, was Ihnen mein Name nützen könnte. Ich habe nichts Strafwürdiges getan. Wenn ich mein Inkognito nicht lüften will, so hat das ausschließlich persönliche Gründe. Wie Sie wollen. Ich weiß, wer Sie sind. Sie können mich nicht kennen. Ich habe Sie nie gesehen. Sie sind ein russischer Spion. Abführen und das Übliche. Los, vorwärts. Nein, Durchlaucht. Sie können mich nicht kennen. Ich bin Milizoffizier und habe Moskau nicht verlassen. Ihr Name? Bjesuchow. Was beweist mir, dass Sie nicht lügen? Durchlaucht! Ich frage Sie noch einmal. Wie wollen Sie die Wahrheit dessen beweisen, was Sie mir sagen? Lassen Sie bei Rittmeister Rambal nachfragen. Er hat Quartier bezogen im Hause des verstorbenen Josef Alexejewitsch Pastejew. Das ist an den Patriarchenteichen. Bringen Sie den Mann weg. Er bleibt zur weiteren Verfügung. Zu Befehl. Kommen Sie! Sogleich nach diesem Verhör führte eine französische Begleitmannschaft Pierre und 12 andere russische Gefangene geradewegs bis zu einem eingefriedeten, links vom Novodevichy-Kloster gelegenen Gemüsefeld, auf dem man eine große Grube ausgehoben hatte. Rechts und links nahm eine geschlossene französische Formation mit roten Epauletten, mit Stiefeletten und Tschakos Aufstellung. Wie sollen die Exekutionen vorgenommen werden? Einzeln oder zu zweien? Zu zweien, das geht schneller. Lassen Sie die Kerle gleich dicht an die Grube heranführen. Sie ersparen Ihren Leuten damit das Wegräumen der Kadaver. Zu Befehl. Stillgestanden! Im Namen seiner Majestät des Kaisers Napoleon ergeht folgendes Urteil. Wegen erwiesener fortgesetzter Diversion, Spionage und Brandstiftung werden die Angeklagten zum Tode durch Erschießen verurteilt. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Gezeichnet, Davout, Marschall von Frankreich. Ausführen. Die Delinquenten paarweise nacheinander vor die Front. Die zur Vollstreckung des Urteils befohlenen Schützen vortreten. Legt an! Feuer! Das ist also der Tod. Sinnlos. Wie das ganze Leben bisher. Warum, oh Gott? Warum nur? Feuer! Warum schießen Sie? Sie sind doch genauso darüber entsetzt wie ich. Auch Sie, die dieses Verbrechen ausführen. Feuer! Sie tun es gegen Ihren Willen, ich weiß es. In Ihren Gesichtern ist der gleiche Schrecken, das gleiche Entsetzen. Sie schießen gegen Ihren eigenen Willen. Aber warum? Feuer! Ist denn niemand da, der dieses Verbrechen aufhält? Aufhören! Schieß doch nicht! Brüder, was Ruhe! Du... Auf Befehl von Marschall Davout sind die restlichen 7 zum Tode Verurteilten zu begnadigen. Sie verbleiben weiterhin in Haft. Schützen, eintreten ins Glied. Begnadigt. 5. Schützenkompanie. Marsch! Rechter Gott, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass so etwas möglich ist. Was war das? Warum bin ich begnadigt? Warum hat man diese Menschen erschossen? Aber ich lebe. Ich lebe. Warum lebe ich noch? Warum hat man diese Menschen erschossen? Was bringt Menschen dazu, sich gegenseitig umzubringen? Ja. Wer tut das eigentlich? Obwohl er sich davon keine Rechenschaft gab, war aus Pierres Seele gleichsam die Feder herausgerissen, die alles in Ordnung und Bewegung gehalten hatte. Und alles war in einen wirren, sinnlosen Haufen zusammengefallen. Zusammen mit den übrigen Begnadigten wurde er in einen aus angekohlten Brettern und Balken errichteten Schuppen gebracht. In diesem Schuppen hausten etwa 20 Menschen. Pierre setzte sich stumm an die Wand auf eine Strohschütte. Nach geraumer Zeit erkannte er neben sich einen kleinen Menschen, der zusammengekauert auf dem Boden hockte und sich die Schuhe auszog. Obwohl Pierre sein Gesicht nicht erkennen konnte, war es ihm doch, als schaue der andere ihn unverwandt an, so als hätte er gern ein Gespräch begonnen und wüsste nur nicht, wie. Sie haben wohl auch so allerhand Böses erfahren, gnädiger Herr, was? Ach, lieber Falke, du, gräm dich doch nicht so, gräm dich doch nicht. Eine Stunde leidet man? Ein ganzes Leben lebt man. Ja, ja, so ist das, mein Lieber. Jetzt sind wir nun einmal hier und hier tun sie uns ja auch nichts, Gott sei gelobt. Unter ihnen sind auch schlechte und gute Menschen wie überall. Da, gnädiger Herr, essen Sie. Gebratene Kartoffeln. Mittags gab es Suppe, aber diese Kartoffeln sind herrlich. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Danke. Was? So machst du das ganz falsch. Komm, ich zeig dir, wie du richtig essen musst. Die Kartoffel legst du auf die flache Hand. Schneidest sie durch. Salz auf die beiden Hälften. So musst du das machen. Ganz herrlich sind die Kartoffeln. Ist nur, wie ich es dir vorgemacht habe. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so Gutes gegessen. Wie ist denn das, gnädiger Herr? Sind Sie nur so in Moskau zurückgeblieben? Oder haben Sie sich dabei was Besonderes gedacht? Ich habe nicht geglaubt, dass Sie so schnell da sein würden. Wie haben Sie dich denn gefangen genommen, lieber Falke? Haben Sie dich aus deinem Haus geholt? Nein. Ich war fortgegangen, um mir das Feuer anzusehen. Und da haben Sie mich verhaftet und als Brandstifter vor Gericht gestellt. Wo Gericht ist, da ist auch Ungerechtigkeit. Die französische Armee hatte vor ihrem Einzug in Moskau von guten Winterquartieren geträumt, von reichlicher Verpflegung und all jenen Vorzügen einer großen Stadt, die nach einem so beschwerlichen Feldzug mit seinem Hungerrationen, seinem Wassermangel, der brennenden Hitze auf endlosen Märschen und den ständigen Kämpfen mit einem hartnäckigen Gegner den französischen Soldaten doppelt lockend erschienen waren. Stattdessen fanden die Franzosen eine fast menschenleere und bald ausgebrannte Stadt vor. Moskau war als Winterquartier unbrauchbar geworden. Die große Kälte, der russische Winter dagegen, kam unaufhaltsam näher. Die französischen Soldaten hatten in den Kellern Moskaus nicht die Mengen an Lebensmitteln und Kleidung gefunden, auf die sie gehofft hatten, sondern stattdessen große Vorräte an alkoholischen Getränken. So wurde die Trunkenheit in der französischen Armee allgemein, während Brot, Heu und Hafer fehlten. Die Pferde krepierten zu Tausenden. Die russischen Bauern traten in keinerlei Kontakt zu den Franzosen. Infolge des Mangels, der Enttäuschung und beginnender Mutlosigkeit wurde die Armee Napoleons in kurzer Zeit eine Armee von Plünderern. Warum haben sie dich hergebracht? Weiß nicht. Sie haben mich einfach aus dem Spital in die Stadt geholt. Du bist wohl Soldat? Beim Abscheroner Regiment. Ich war fast hin vor Fieber. Uns hatte ja keiner gesagt, was los war. Wir lagen da, unsere 20 Mann. Keine Ahnung hatten wir. Und ist es schlimm für dich, dass du hier sein musst? Wie soll es nicht schlimm sein für mich, lieber Falke, du? Platon heiß ich. Mit Zunamen Karatajew. In der Kompanie nannten sie mich immer Falke. Wie soll es nicht arg sein, wenn man sowas sehen muss, wie die ganze Stadt niederbrennt? Aber der Wurm frisst wohl vom Kohl, und der Kohl hält doch länger aus. So haben nämlich die alten Leute bei uns immer gesagt. Unser Glück, Freundchen, weißt du, das ist wie ein Zugnetz im Wasser. Willst du es herausziehen, da meinst du, es ist dick voll. Hast du es aber draußen, ist nichts drin. So ist das. Du hast recht. So ist es wirklich. Wie spät mag es wohl sein? Sicherlich ist es schon dunkel draußen. Geh ruhig schlafen. Herr Jesus Christus, heiliger Nikola, Frola und Lavra. Herr Jesus Christus, heiliger Nikola, Frola und Lavra. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und rette uns. Was hast du da für ein Gebet hergesagt? Wie? Hergesagt? Gebetet habe ich. Betest du denn nicht? Doch, ich bete auch. Aber was hast du da gesagt? Frohla und Lavre? Selbstverständlich. Das muss man schon so wegen der Pferde sagen. Man soll auch Mitleid mit dem Vieh haben. Von draußen her, irgendwo aus der Ferne, tönte Heulen und Schreien herüber. Und durch die Ritzen des Schuppens sah man Feuerschein. Im Schuppen selbst aber war es still und dunkel. Pierre konnte lange nicht einschlafen, lag mit offenen Augen in der Dunkelheit auf seinem Platz und hörte dem regelmäßigen Schnarchen des neben ihm liegenden Platon zu. Pierre hauste in dem Schuppen insgesamt 4 Wochen. Mit ihm wurden hier 23 Soldaten, 3 Offiziere und 2 Beamte festgehalten. Aber von ihnen allen lebte Platon Karatajew in seiner Seele bis an sein Lebensende als stärkste und teuerste Erinnerung, als Verkörperung alles Russischen, Guten und in sich selbst Geschlossenen. Etwa 2 Wochen nach Pierres Gefangennahme traf Prinzessin Maria Balkonskaja überraschend bei den Rostows in Jaroslawl ein. Welche Überraschung, Sie, Prinzessin! Oh, kommen Sie, setzen Sie sich. Bitte schön, setzen Sie sich doch. Entschuldigen Sie diesen Überfall, Gräfin. Durch einen Zufall habe ich Ihren jetzigen Wohnsitz erfahren. Man erzählte mir, dass mein verwundeter Bruder in Ihrem Haus gepflegt wird. Da habe ich mich einfach auf den Weg gemacht. Ja, denken Sie doch, welch wunderbarer Zufall Ihren Bruder und Natascha wieder zusammengeführt hat. Ach Gott, was sind das für Zeiten? Gräfin, wie geht es meinem Bruder? Der Arzt meint, es sei keine Gefahr. Wo ist er? Kann ich ihn sehen? Ist es möglich, dass ich zu ihm kann? Gleich, Prinzessin, gleich, Liebste. Ruhen Sie sich doch noch einen Augenblick aus. Die Reise hat Sie doch sicherlich ermüdet. Wie ich höre, haben Sie auch den kleinen Sohn des Fürsten André mitgebracht, den kleinen Nikolai? Platz für uns alle ist da. Das Haus ist groß, wenn auch sehr bescheiden. Entschuldigen Sie bitte meinen Mann. Ilja Andrejewitsch wird gleich hier sein, um Sie zu begrüßen. Seit unserer Abreise aus Moskau hat er sich sehr verändert, der Ärmste. Sie werden ja sehen. Unsere Nichte Sonja kennen Sie ja wohl auch noch nicht. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, aber kann ich jetzt erst einmal zu meinem Bruder? Wo ist Fürst André? Das Mädchen wird Sie gleich hinbringen. Natascha ist bei ihm. Ich bin ja so froh, dass Sie hier sind. Kommen Sie. Einen Augenblick, bitte. Sagen Sie, Natascha, wie geht es ihm? Sie werden ja sehen. Oh mein Gott. Zuerst, als er bei uns ankam, als wir ihn gefunden hatten, war sein Zustand sehr schlecht. Er hatte hohes Wundfieber und war ganz kraftlos vor Schmerzen. In Troitsa ist es aber besser geworden. Der Arzt hatte nur Angst, es könnte Brand hinzukommen. Aber Brand hat Fürst André nicht bekommen. Dafür hat seine Wunde nach unserer Ankunft hier in Jaroslawl angefangen zu eitern. Der Arzt meinte, die Eiterung würde wohl den gewöhnlichen Verlauf nehmen und auch als Fürst André dann Fieber bekam, sagte der Arzt, das sei nicht weiter gefährlich. Aber vor 2 Tagen... Natascha, um Gottes Willen, reden Sie. Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Vor 2 Tagen, da saß ich an seinem Bett. Vorher hatte Sonja bei ihm gewacht. Ich glaubte, er schläft, bis ich merkte, dass er mich immer ansah. Wir haben uns unterhalten. Entschuldigen Sie, Maria, es klingt vielleicht egoistisch, aber ich muss es Ihnen erzählen, sonst begreifen Sie das andere nicht. Er sagte mir, dass er mich liebe, dass er mich zu sehr liebe. Er müsse vielleicht sterben und wäre doch so glücklich, mit mir leben zu können. Er danke Gott für die Verwundung, die ihn wieder mit mir zusammengeführt habe. Ich war glücklich über seine Worte, aber ich bat ihn einzuschlafen. Der Arzt hatte gesagt, er solle viel schlafen. Er schwieg dann auch. sah mich aber noch lange an, ehe er dann plötzlich einschlief. Nach 2 Stunden wachte er auf. Ich fragte ihn, ob er etwas brauche, und da, er gab mir keine Antwort. So, als ob er mich gar nicht verstünde. Aber er sah mich immerzu an, so eigentümlich, so fremd. Liebste Maja, seit diesem Tag redet er kaum. Als lebe er in einer anderen Welt. Wir wollen jetzt zu ihm hineingehen. Alles steht in Gottes Hand. André. Guten Tag, Maria. Wie kommst du denn hierher? Ich wollte... Der kleine Nikolai, dein Sohn, ist auch hier. Nikoluschka. Ja. Wie geht es dir, André? Danach musst du den Arzt fragen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Natascha sorgt jetzt die ganze Zeit für mich. Wie merkwürdig doch das Schicksal uns wieder zusammengeführt hat. Maria ist über Ryazan gekommen. Nun? Sie hatte gehört, dass Moskau niedergebrannt ist. Gänzlich niedergebrannt. Ja, es soll niedergebrannt sein. Das ist sehr bedauerlich. Deswegen ist sie über Ryazan gefahren. Die Straßen sind jetzt sehr unsicher wegen der Franzosen und der Plünderer. Und du bist also mit Graf Nikolai Rostov zusammengetroffen, Maria. Er hat hierher geschrieben, er hätte dich sehr lieb gewonnen. Wenn du ihn auch lieb gewonnen hast, das wäre sehr gut. Ihr solltet heiraten. Was ist schon von mir zu reden? André, möchtest du Nikoluschka sehen? Er hat die ganze Zeit nach dir gefragt. Ja, ich freue mich sehr. Geht es Nikoluschka gut? Du weinst. Nikoluschka. Ja, ich werde sterben. Maria, du kennst doch das Evangelium. Was sagst du? Nichts. Hier gibt es nichts zu weinen. Die letzten Tage des Fürsten André gingen einfach und schlicht dahin. Prinzessin Maria und Natascha hatten das Gefühl, nicht mehr den Fürsten André selbst zu pflegen, sondern nur noch das, was am unmittelbarsten an ihn erinnerte, nämlich seinen Körper. Er selbst war nicht mehr da. Er hatte sie schon verlassen. Sie sahen beide, wie er immer tiefer und tiefer, langsam und ruhig, von ihnen wegglitt, irgendwohin. Sie spürten es so stark, dass die äußere, furchtbare Seite des Todes keinen großen Eindruck mehr auf sie machte. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 30, mit Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Waltraud Kramm als Maja Bolkonskaja, Fred Düren als Andrei Bolkonski, Ingeborg Meczynski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Gerd Biewer, Siegfried Weiß, Uwe Detlef Jessen, Wolfgang Lohse, Willi Porath, Gerhard Rachold und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.